Die Entdeckung Amerikas. Das Problem mit den schlechten Angewohnheiten ist, dass sie so verdammt hartnäckig sind. Es ist echt schwer, sie loszuwerden. Meist schleppt man sie ewig mit sich herum, wohin man auch geht. Leider war es bei unseren Vorfahren nicht anders. Nachdem sie weite Teile der australischen Tierwelt ausgelöscht hatten, machten sie es mit den amerikanischen Tieren genauso. Amerika zu erreichen war noch schwieriger, als nach Australien überzusetzen. Amerika ist nämlich durch den riesigen Atlantischen Ozean von Afrika und Europa getrennt und durch den noch riesigeren Pazifik von Asien. Nur an einer Stelle kommen sich Amerika und Asien nahe, an ihren jeweiligen Nordspitzen in der Arktis. In Amerika heißt diese nördlichste Gegend Alaska, in Asien Sibirien. Und vor 10.000 Jahren war der Meeresspiegel dort oben so niedrig, dass man tatsächlich von Sibirien nach Alaska laufen konnte, ohne nasse Füße zu bekommen. Aber in der Arktis war es auch damals schon extrem kalt. In Nordsibirien rutschten die Temperaturen im Winter schon mal auf minus 50 Grad. Und es gab Tage, an denen sich die Sonne überhaupt nicht zeigte. Selbst die kernigen Neandertaler und die Denisovaner, an Eis und Schnee gewöhnt, konnten in Sibirien nicht überleben, weshalb sie nie von dem Fußweg nach Amerika erfuhren. Doch dann erschienen plötzlich die Sapiens auf der Bildfläche. Da sie aus dem sonnigen Afrika stammten, waren ihre Körper eigentlich noch schlechter an das raue arktische Klima angepasst. Aber das störte sie nicht. Sie erfanden einfach Hilfsmittel, die ihnen das Überleben im eisigen Norden ermöglichten. Von den Neandertalern wissen wir, dass sie sich zum Schutz gegen die Kälte Tierfelle überwarfen. Das toppten die Sapiens dadurch, dass sie sich Nähnadeln schnitzten und mehrere Schichten von Fellen und Häuten zu kuschelig warmer, wetterfester Outdoor-Kleidung zusammennähten. Wir verschwenden heutzutage nicht viele Gedanken an Nähnadeln. Es gibt sie und sie sind nützlich. Fertig. Tatsächlich aber sind sie eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit. Hätten unsere Vorfahren die Nadel nicht erfunden, hätten sie es wahrscheinlich nie bis Amerika geschafft.